1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik. Darin heute unter anderem Hercules and Love Affair, das New Yorker Duo Sepultura, viel, viel mehr natürlich. Wir haben ja auch Zeit. 3 Stunden bei der Vorbereitung. Zur heutigen Sendung ist mir aus irgendwelchen Gründen ein Vorfall in Erinnerung gekommen, der nun wirklich schon fürchterlich lange zurückliegt. Ich war damals tageweise Gast bei einer Wohngemeinschaft in Bochum und eines Tages, auch im Winter, ein klirrend kalter Tag, kam ich da runter in die Küche und jemand der Bewohner hatte tatsächlich 2 simple Küchenholzstühle zerschlagen, an einer freien Stelle in der Küche aufgeschichtet und sie in Brand gesetzt, um zusätzliche Wärme zu erzeugen, denn der Ofen da in der Küche warf nach meiner Erinnerung jetzt nicht unbedingt das meiste an besagter Wärme ab. So saßen wir dann da beim offenen Feuer und aßen unser Frühstücksbrot. Irgendwie kam ich drauf, denn es ist nun mal ein klirrend kalter Tag. Wir bewegen uns auch hier in einer klirrend kalten Nacht. Und irgendwie habe ich die Idee gehabt, mal so ein bisschen mit so Singer-Songwritern heute anzufangen, die vielleicht so ein bisschen zusätzliche Lagerfeuer, Stimmung, Assoziation, Wärme erzeugen können. Hier kommt zunächst Heidi Spencer mit ihrer Band The Rare Birds. Depends, moonlit mind, us home. Lying low, lying low. And now, waiting for my love to show. Under street light glow. And being outside your wisdom and stretching the truth, I was your lavender, but never for you. Well, you had to toil and sit in the sun, bronzed your skin. They burned all the alabaster till the ash choked the wind. They say it's the longest light to ever have shone. They say it's the longest light that nobody knows. You say it's the longest light, and I still taste the smoke. Now only the grateful remember the sleep in the stone. With all of your grace and thunder, the roll and the boom. I was the cloak and dagger that snuck into you, and we have but one life finger that's pointing it out, and that would be the longest night and chill bane to bone. That would be the longest night to sleep here alone. That would be the longest night to think you'd be warmer, closer to me. Started out in search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? I started telling the story without knowing the end. Darker, then I got lighter, then I got dark again. something too big to be seen was passing over and over me. Well, it seemed like a routine. The shadow came a lightness of verse, but the darkest of nights in truth still dazzle, and I work myself until I'm frazzled. Be. I started running, and the concrete turned to sand. I started running, when things didn't pan out as planned. Dem AB aus Schwaben, die wohl keine Sporthochschule haben. Ihr neuer Freund kann Stabhochsprung und sie hat ein Kilo abgenommen und sagt, hey Babe, lass uns zum Rhein gehen. Nee, Honey, ich will nicht allein gehen. Nein, nein, nein. Und Ronny kam mit 16 aus der Eifel. Sein Vater hatte immer seine Zweifel. Er fing an in einer schwulen Bar, jetzt ist er da, Geschäftsführer, und sagt, hey, ihr könnt hin reingehen. Yes, Alfred, soll ich dir noch einen Wein bringen? Oh, und Ikmet wurde im Eigelstein geboren. Und was du brauchst, das kann er dir besorgen. Manche Leute fragen sich, wovon lebt der Eigentliche? Sagt, hey Babe, lass uns zum Rhein fahren. Nee, Honey, das ist kein Leihwagen. Nein, nein, nein. Ey, und William was on business in der Gegend. Genau an Karneval, so spielt das Leben. Traf Anna auf der Friesenstraße, jetzt wohnen sie im Rheinauhafen und sagen, hey Babe, ganz schön nah am Rhein hier. Yes, Billy Boy, this used to be in Harbor. Und die Tiefgarage singt. Und die Kranhäuser singen. Eric und Simone leben vom Schreiben. Ihre Redaktion wollte nicht bleiben. Jetzt trinken sie am Prenzlberg, so als ob's kein Sixpack gäbe und sagen, hey Eric, ich muss mal wieder den Rhein sehen. Ja, Simon, nun das Luxor heißt jetzt wieder Luxor. Und die Echsen von der Speck singen nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert, verdammt lang her. Ja, die Echsen von der Speck singen nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert, verdammt lang her. Wunderbar. Wir sind hier bei 1 Live 4. Erlaubt vielleicht einige Sätze zu den gerade gehörten Songs, die ich ja hier in einer Linie gespielt habe. Heidi Spencer ist meines Wissens Amerikanerin. Zusammen mit ihrer Gruppe The Rare Birds hat sie soeben das Album Under Streetlight Glow veröffentlicht. In der Vergangenheit ist sie viel herumgetrampt, hat sich auch an kleinen Filmen versucht, bevor sie auf die Idee kam, das, was sie so bewegt, musikalisch auszudrücken. Und das macht sie auf diesem Album ziemlich gut. Danach habe ich einen Mann gespielt, der kommt ebenfalls aus den USA. Sein Name vielen vielleicht noch nicht geläufig, aber das muss sich ändern. Sein Name ist Nathaniel Rateliff. Er ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, weil er im September des letzten Jahres im Vorprogramm von Mumford & Sons zu sehen war. Er kommt aus einem kleinen Kaff in Missouri, lebt mittlerweile in Denver, Colorado. Und ja, er trägt einen Bart. Und jetzt soeben ist sein Album erschienen, In Memory of Loss heißt es. Daraus habe ich einen Song gespielt, das sind ganz minimal gehaltene Tracks, durch die er mit tiefer erzählerischer Stimme führt, so in so einem halben Erzähl-, halb Singsang-Gestus etwa. Und das macht er so wunderbar, dass sein Track natürlich eine Vorlage gewesen ist, um die ich nicht drum herum wollte. Hin zu Bill Callahan, den wir dann gehört haben, aus seinem 2009 erschienenen Album Sometimes I Wish We Were an Eagle. Und abgeschlossen habe ich diese Reihe von Songs mit einem Mann, den ich im Dezember des letzten Jahres kennengelernt habe. Wir wurden uns vorgestellt, wie das schon mal so vorkommt, insbesondere bei Konzerten, durch einen gemeinsamen Freund/Bekannten. Sein Name ist Friedemann Weise. Dann standen wir dann nach dem Konzert von Janelle Monáe. Und es standen noch einige Leute drumherum und alle erzählten mir, boah, ist der gut, der kann so tolle Songs schreiben. Und diesem Friedemann Weise, den ich an diesem Abend kennenlernte, dem war das fürchterlich peinlich. Irgendwie sind wir dann Tage danach so per Mail in Kontakt geraten. Und er hat mir das Album dann freundlicherweise, sein Album, zur Verfügung gestellt. Ein bisschen Friede heißt es, das bereits im Oktober des letzten Jahres erschienen ist. Und seitdem ist der Kontakt wieder eingeschlafen, denn ich hätte mich jetzt schon längst bei ihm bedanken müssen für das Album. Aber es ist mir irgendwie peinlich, ihm zu sagen, wie fantastisch ich sein Album finde. So ein Singer-Songwriter, der sich durch verschiedene Styles bewegt. Manchmal hat er mich an Billy Bragg erinnert. Das sind alles so schöne, sehr liebevoll gestaltete Songs, Skizzen, die aber nie übertrieben oder zu sehr ausufernd wirken. Und geholfen hat ihm Friedemann Weise bei seinen Betrachtungen, die sehr lokaler Natur sind. Sehr viel Köln, sehr viele Straßen, sehr viele Ollis. Man muss das und die aber längst nicht alle kennen, um ihm einfach gerne zuzuhören. Geholfen hat ihm unter anderem bei diesem Album Ecky Maas, den einige vielleicht kennen werden von dessen angestammter Band Erdmöbel. Friedemann Weise, ein bisschen Friede. Daraus hier gerade gehört der Song Reinsehen. Unschwer vielleicht zu erkennen. Eine Coverversion, wenn man so will, oder zumindest eine Version von Lou Reed und dessen Walk on the Wild Side. So, ich habe hier irgendwie so ein ganz kleines Brummen im Kopfhörer. Ich hoffe natürlich, dass ihr das nicht hört, sondern ich den alleinigen Luxus habe, das hier nur für mich zu hören. Und im Übrigen möchte ich auch weitermachen mit Musik. Die kommt aus Kanada von einem Typen namens Destroyer. In verschiedenen Blogs wird der Mann verehrt. Anders kann man das gar nicht sagen. Er ist ein Singer-Songwriter, bewegt sich mit seinem Album aber mehr und mehr in Richtung Elektronik. Und nicht nur das, es gelingt ihm sogar in einigen Tracks so leicht discoide Züge anzuschlagen. Aber das alles sehr so hintersinnig und nicht mit Schaum vorm Mund. Destroyer, das Album heißt Kaputt und daraus hören wir mal diesen Song hier. Suicide Demo for Kara Walker. Forget. Is it still the invisible man you're consorting with, Walmart? Now that you got it all wrong, you got it all backwards, girl. Enter through the exit and exit through the entrance when you can't see. You consort with your invisible man. City just wants to see you naked, and they will, though they'd never say so. Wise old black and dead in the snow, my southern sister, sister, sister, was the name of the band. Flesh and blood, my death close at hand. Sister, this is not about me, and it's not about you, I swear. Hard feelings, nothing personal. So sculpture writes the air for free. Words, words, words. Longings, longings, longings, all in vain. Just as vanity abandoned out in the rain by the world. Another proud American, and as proud Americans, we let it slide up. Little negress, you got to say yes to another excess. Let's go for a ride today. In possession of eyes, I said. In possession of eyes, I said. A southern bunkhouse, blue skies up above. A kind of figure, feminine grace and wit passes for love these days. All that slender-wristed, white, translucent business passes for love these days. Mesh head, genius passes for love. For more years, 400 more years of this shit, fuck it. I look up, I see the North Star. I look up, I see the North Star. When I look up at the bar through these tears, four white pillars, Yankee style. All of America loves to light its pipes. All of America live to light its pipe at night. To which Dixie responds, free. Richtig. Den eben gehörten Song noch im Ohr möchte ich direkt weitermachen mit einem Album, aus dem ich heute sowieso zwei Titel spielen möchte. Deshalb muss ich mich hier jetzt nicht so in fürchterlich vielen Worten verlieren. Eine durch und durch blaue Angelegenheit, Blue Songs, heißt das neue Album von Hercules and Love Affair um Andrew Butler. Hier ist der Titel Painted Eyes daraus. Thank you. 1 Live 4. Hercules and Love Affair haben wir eben gehört mit einem Titel aus dem Album Blue Songs. Und irgendwie ist mir in den Sinn geschossen ein aus meiner Sicht absolutes Highlight der Münchner, im Grunde Einmannformation Mank um Matthias Modica, die sich auf einem Album befindet, das Mank bereits im Sommer des Jahres 2008 veröffentlicht haben, The Knights of Heliopolis, aus dem damaligen Album Cloudbuster. Ähnlich klug und interessant arrangiert und instrumentiert, wie wir das eben schon bei Hercules and Love Affair gehört haben. Wenn dieses Album von mir eben mal so als blaues Album betitelt wurde, dann natürlich deshalb. Einmal heißt es Blue Songs und dann ist es auch von der Farbgebung her, was das Cover betrifft, in tiefstem Blau gehalten. Ich kenne nun nicht jeden Lebensabschnitt von Andrew Butler, dem Kopf von Hercules and Love Affair. Ich gehe aber mal davon aus, nach allem, was ich gelesen habe, Clubs und insbesondere solche, in denen Disco, Soul und Hausmusik zu Hause war, die sind sein Zuhause, in Klammern gewesen. Er war ja lange Jahre DJ. In diesen Clubs ist er sozialisiert worden, hat sich sozialisiert und ich nehme an, auch sein Outing, unabhängig davon, wann es letztendlich geschehen ist, der ist ja homosexuell, dürfte mit der Clubkultur zu tun haben, mit der Tatsache, dass dort viele Leute dich eben nicht fragen, wie du unterwegs bist, sondern man tanzt, als gäbe es keinen Morgen. Und so ist dieses Album eine wirkliche Liebesaffäre an Club Culture und nicht der Versuch, platt irgendwelche Peak-Time-Momente einzufangen oder möglicherweise wiederzugeben, sondern irgendwie beseelt von dem Gefühl, dass man gerade als Tänzer irgendwann in der Nacht so das Gefühl hat, die Musik könnte mich jetzt tagelang nicht nur durch diese, sondern auch durch alle kommenden Nächte tragen. Und das rechne ich diesem Album so hoch an, diese Entspanntheit. Hercules and Love Affair Blue Songs. Und deshalb möchte ich daraus noch einen weiteren Titel spielen im Verlauf dieser heutigen Show, den sogenannten Klarinettentrack. Hier rollt ganz leise an ein Titel des Produzenten Die, über den ich aktuell noch gar nicht so viel weiß. Wasted Dreams ist der Titel seiner aktuellen EP, kommt mit einer ganzen Reihe von Remixen daher. Dies etwas Shoegazing-artig gehalten, ansonsten regieren bei Die schon die Elektroklänge. Dieser Remix im CF Remix, Wasted Dreams. 1 Live 4 Musik von Dai, der schreibt sich DYE. Ich bin heute relativ mellow unterwegs. Ich hoffe, das ist okay und das wird sich auch zunächst nicht ändern. Hier kommt die großartige Londoner Produzentin Miss Beats. Dirty Dishes aus ihrer EP Are We the Dictators? 1Live4, der Beatmaker Long Arm steht kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums Branches. Und auf diesem Album findet sich auch ein fast schon kammermusikalisch Jazz inspirierter Track. Dieser hier nämlich, der Wasserfall in mir, The Waterfall Inside Me. Reicht nicht ganz bis zu den Infos, die wir um 23 Uhr erwarten. Einige wenige Takte noch von einer Frau, von der wir hier eh an anderer Stelle auch noch mehr hören werden. Leah Isis aus Brooklyn. Okay, ich möchte zunächst weitermachen mit einer Band, die ich mir zuletzt auf dem Eurosonic Festival im niederländischen Groningen, über das wir hier bei 1Live ja sehr umfangreich berichtet haben, angekreuzt hatte. Aber aus irgendwelchen blöden Gründen habe ich diese Band dann doch nicht live erwischen können. Im Nachhinein sollte ich vielleicht fast sagen, schade. The Vaccines sind eine vierköpfige Band aus London. Es gibt noch nicht allzu viele Songs von ihnen. Das Debütalbum steht gewissermaßen noch in den Startlöchern. Hier ist vorab ein Titel Post-Breakup-Sex. Yeah. 1 live 4, ganz kurz zwischendurch. Ich sage ja immer, jeder Titel, jeder Track braucht an irgendeiner Stelle einen verrückten, abgedrehten, guten Trick, der die Nummer interessant macht. Und dieses Duo aus Island, zuletzt schon gespielt, Sykor, die beiden verstehen einfach was davon. Ich habe einen ganzen Sack voller Tracks ihre Musik betreffend zugeschickt bekommen. Weiß gar nicht, ob das eben am Ende ein ganzes Album ist. Wer von euch Interesse hat, da mal nachzuforschen, die haben natürlich ihre entsprechenden Seiten. Sykor aus Island, gerade mit dem Titel Bara Bröst gehört. Diese junge Frau hier ist eine Südkoreanerin, sie nennt sich Nakion, veröffentlicht jetzt auf dem Tiger Sushi Label des Franzosen Joachim ihre neue EP Jesus Sophie Sofu hier im Club Silencio Remix. Club Silencio ist ein Club in Mailand. Nakion. Die Südkoreanerin Nagyon veröffentlicht ihre insgesamt dritte EP auf dem Tiger Sushi Label des Franzosen Joachim mit prominenter Remixer-Unterstützung. Die beiden Finn Hanu Le Lauri steuern einen Remix bei Feeds ist dabei und hier die Crew des Mailänder Clubs Silencio. Jesu Sofu, so heißt der Track von Nakion. Wenn man hier mal in aller Kürze über Rockbands aus dem Raum Schweiz und Österreich schwadronieren wollte, da müsste man trotz gelegentlicher vorzeigbarer Erfolge vorsichtig sein, hier nicht in irgendwelche dummen, arroganten Attitüden zu fallen. Und das will ich auch wohlweislich unterlassen. Ich will aber sehr wohl sagen, dass Bands aus diesem Raum, aus Schweiz und Österreich, es in all den Jahren immer wirklich verdammt schwer hatten. Ich entsinne mich, auch das liegt nun schon zugegebenermaßen ein bisschen zurück, aber so, manchmal fragen mich Leute, was ist deine liebste österreichische Band? Dann sage ich etwas ketzerisch, die Brüder, weil diese Gruppe nun wirklich kein Schwein mehr kennt. Ich habe die Band mal ganz kurzzeitig gesehen im Vorprogramm der Bollock Brothers und es sollte sich zeigen, dass bereits nach einem Auftritt diese Gruppe, die für eine komplette Tournee vorgesehen war, aus dem Tourkalender geworfen wurde. Sowas ist ja gang und gäbe, dass man der Gruppe sagt, ihr braucht nicht mehr spielen, ihr könnt nach Hause fahren, aus irgendwelchen Gründen. Und die müssen ja auch gar nicht genannt werden. Es ist ja nur eine Vorgruppe. Aus irgendwelchen Gründen sagt man, haut ab, wir brauchen euch nicht mehr. Feierabend, Schluss, aus. Viele Jahre später sah ich dann, nur um ein weiteres Beispiel zu bemühen, die britische Band Ocean Colour Scene, wie sie durch Deutschland tourte. Im Vorprogramm damals eine Schweizer Band und ich ärgere mich schwarz, ich komme nicht mehr auf den Namen dieser Band. Egal. Die machten nun einen fürchterlichen Fehler. Die Band spielte vor ausverkauftem Haus, was natürlich nicht ihr Verdienst war, sondern das Verdienst von Ocean Colour Scene. Und all ihre Ansagen, ich weiß nicht mehr, es war in irgendeiner deutschen Stadt, hielt sie in deutscher Sprache ab. Welch ein Blödsinn! Hätte sie doch wissen müssen, dass Ocean Colour Scene, wo immer die in Deutschland spielten, fast nur vor Engländern spielten. Und so trug es sich dann zu, dass dieses ewige deutsche Gequatsche in einem deutschen Club vor englischem Publikum den Ocean Colour Scene Leuten irgendwie überhaupt nicht in den Kram passte und die Band wurde dann auch kurzerhand aus der Tour rausgekickt. Also das nur mal als Beispiel, wie schwer man es heutzutage haben kann, wenn man eben aus Schweiz-Österreich kommt. Jetzt habe ich da in Groningen, ich will hier keine zweite oder dritte Zusammenfassung der ganzen Geschichten da machen, aber das möchte ich erwähnen. Ich habe in Groningen in einem Laden namens The Spiegel eine Band gesehen, die aus Wien kommt und einige Bekannte der Band drängten mich, geh doch mal nach vorne, weil da, wo wir standen, hörte man kaum etwas. Das Stimmengewirr in dem Laden war unfassbar groß. Aber mich faszinierte diese brüchige Art und Weise der Band, die sich eben mit diesem Stimmengewirr mischte und ich weigerte mich standhaft da weiter nach vorne zu gehen. Ich sag, nee, ich bleib hier hinten stehen, außerdem kann man hier auch heimlich rauchen. Blieb da also stehen, hörte mir die Band an und fand die richtig klasse. Glücklicherweise wurde mir, um eine lange Geschichte jetzt doch etwas kürzer zu schneiden, nach dem Auftritt ein Album dieser Band in die Hand gedrückt. Dieses unfassbare Glück ereilt uns Musikjournalisten gelegentlich. Die Rede ist von Francis International Airport aus Wien, fünfköpfige Band. In the Woods heißt das Album, inspiriert durch, sagen wir mal, und es hatte auch irgendwelche Zusammenarbeiten studiomäßig in New York gegeben, Grizzly Bear. Hier und da höre ich so ein bisschen Arcade Fire. Wunderbare Dynamiken in den Songs, sehr coole Gesangssätze. Das ist Rock, wie ich ihn wirklich mag. Francis International Airport kommen im Übrigen auch in 2-3 Monaten auf größere Deutschland-Tournee. Und zwar unter Umständen, wo man sie nicht aus dem Tourpaket kicken wird. In the Woods ist ihr Album und daraus möchte ich hier mal diesen Titel spielen. several times. I heard the sound of the devil's electric windows ascending, and his car keys jangling. In his right hand he held a thermos flask, charcoal grey Farrah's creased beneath a zipped up anorak, wearing Taiwanese boots made of Taiwanese leather, measured 5'11". The devil was Caucasian. He unscrewed the cap and poured the soup out in drips and drabs, which dripped around the perimeter of the opening to the thermos flask. My left arm started shaking, his outstretched hand approaching, his hair combed from left to right above NHS spectacles. Kings of England, and he quoted fights historical. He leaned forwards and he whispered softly to me. He told me what the flavor was: minestrone. I took a sip, and as it trickled down my throat, I saw Mephistopheles giggle to himself. The Vauxhall Cavaliers, electric windows descending, windscreen wipers wiping, ash flick from one of 20 cigarettes that sat next to the devil's picture book above the cassette deck. At regular intervals, his finger tapped the steering wheel, humming the chorus to Pell Ricks and the Prophet. Descended in curls from chandeliers that flew in a figure of eight around my ankles from sycamore trees, double winged seeds, corkscrewed down like helicopter blades. Spirits green. sing this summer song. Blue songs to be sung in the temple will be songs for the young. Es ist 11:04 und die A40 ist Essen Richtung Dortmund zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Bochum-Hammer wegen einer Baustelle noch bis morgen früh gesperrt. Und in Richtung Essen ist die A40 zwischen Bochum-Stahlhausen und Bochum-Wattenscheid-West dicht. Eins live. Vier. Einmal mehr gerade ein sehr poetischer Ausschnitt aus dem neuen Album von Hercules and Love Affair, Blue Songs heißt es. Und daraus dieser von Andrew Butler selbst so hier und da in Interviews getaufte sogenannte Klarinettensong, in dem eben dieses Instrument, die Klarinette, so wunderschön herumhüpft, müsste man schon fast sagen. Titeltrack Blue Songs. Davor habe ich, das war schon immer eine Fallgrube, Jetzt hätte ich es fast wieder gesagt von dem Duo, aber in Wahrheit ist es inzwischen ein Quartett, Fujiya and Miyagi, vierköpfige Band aus Brighton in England. Es gibt ein neues Album, das heißt Ventriloquizzing, und daraus habe ich eben diesen wunderschönen Retro-Rock-Track gespielt mit der in dem Titel herumglimmenden Orgel. Fujiya and Miyagi, die ihre ersten Schritte im Übrigen gemacht haben für die Freunde der Hausmusik unter euch. Möglicherweise ganz interessant. Der ein oder andere wird sich noch erinnern an dieses wunderschöne Label New Phonic, das, glaube ich, in den 90er Jahren insbesondere für Haus-DJs wirklich von absolutem Belang war. Und aus diesem New Phonic Label entstand dann ein weiteres, Turk hieß das. Ich habe es gerade ein bisschen im Hals. Und auf diesem Turk-Label wurden eher krautrockigere Töne angeschlagen, und dort erschienen die allerersten Vinyls, 12er, damals von Fujiya and Miyagi, die ich zu Hause ganz speziell abgestellt habe, weil das großartige Werke sind. Aber auch das neue Album kann sich sehen und vor allen Dingen hören lassen. Fujiya and Miyagi. Es geht weiter mit dem Produzenten Reiso und einem Titel aus seiner neuen EP, die da heißt Walken. Thank you. Get you out of my system. 1 Live 4, ein aus meiner Sicht Oberhammer New Garage Soul Track, der die Latte in diesem Jahr oder für dieses Jahr verdammt hochlegt. Beste Track in 2011. Ich habe noch nichts Besseres gehört. Von Sepulchre kommt dieser Titel, aus New York, ein Duo. Und dieser Titel wird, gerade gehört, dieser Titel wird auf einer großen Compilation des Hot Flush Labels erscheinen, von der mir bereits einige Titel zugespielt worden sind. Das Ganze heißt Hot Flush Recordings Presents Back and Forth, Doppel-CD mit Klassikern des Labels und mit bisher unveröffentlichten Tracks, darunter dieser von Sepulchre, gerade gehört, Taking You Back. Hier ist ein Schüler gewissermaßen des MJ Cole aus England, Photo Machine. Dieser Mann hat bei MJ Cole im Studio gelernt. Er veröffentlicht jetzt Technicolor, seine EP, und daraus hier der Titel Sign Language. 1Live4, das britische Label Mainframe Recordings mit einer Various Artists EP und die wiederum heißt Outcast. Vier Acts teilen sich hier den Platz, darunter das Duo Fred V und Graphics mit dem Titel One of These Days. Gleich die Infos, bis dahin noch Magnetic Man, I Need Air im Drum and Bass Remix. Bis gleich. Electrify my body and you're making me feel like I'm so electric. Everything you do is making me blow, blow, blow. Don't know what to do about it, can't seem now to live without it. All I wanna do is just know, know. Mit Kerstin Jansen um 0 Uhr. Proteste in Ägypten gehen weiter. Borussia Mönchengladbach holt Auswärtssieg und das Wetter, es bleibt trocken. In Ägypten versucht die Regierung, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Sie verlängerte die Ausgangssperre für die großen Städte. Die Menschen dürfen dort schon nachmittags nicht mehr vor die Tür. In der Hauptstadt Kairo gab es heute trotzdem wieder Massenproteste. Cornelia Wegehoff berichtet. Euch gehört diese Revolution. Ihr seid die Zukunft, sagte Friedensnobelpreisträger Mohammed El-Baradei am Rande der Kundgebungen auf dem zentralen Kairoer Tahrirplatz. 10.000 Demonstranten waren trotz der landesweiten Ausgangssperre am Abend noch immer in der Innenstadt versammelt. Der ehemalige Chef der Internationalen Atomagentur hatte bereits vor Tagen erklärt, auf Wunsch des Volkes eine Übergangsregierung führen zu können. Am Abend wiederholte er, unsere wichtigste Forderung ist der Beginn eines neuen Ägyptens, wo Ägypter in Tugend, Freiheit und Würde leben können. In Sachsen-Anhalt suchen Ermittler weiter nach der Ursache des schweren Zugunglücks. Bundesverkehrsminister Ramsauer machte sich am Abend selbst ein Bild von der Unglücksstelle bei Magdeburg. Er warnte vor Spekulationen über die Unfallursache. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Wir werden erst möglicherweise in wenigen Tagen definitive Aussagen über den Hergang und vor allen Dingen über die auslösenden Ursachen treffen. Bei Magdeburg waren in der Nacht zum Sonntag eine Regionalbahn und ein Güterzug frontal zusammengestoßen. Die Strecke ist an der Stelle eingleisig. Mindestens 10 Menschen starben, mehr als 20 wurden zum Teil schwer verletzt. Das Segelschulschiff Gorch Fock ist auf dem Weg nach Hause. Das Bundeswehrschiff hat am Abend in Argentinien abgelegt und wird in etwa 3 Monaten in Deutschland erwartet. An Bord sind neben der Besatzung auch Ermittler, die Meuterei-Vorwürfe klären sollen. Auf der Gorch Fock soll es nach dem Tod einer jungen Soldatin zu Streit zwischen Offiziersanwärtern und Schiffsleitung gekommen sein. In der Fußball-Bundesliga hat sich Mönchengladbach im Abstiegskampf wichtige Punkte gesichert. Die Mannschaft siegte in Frankfurt mit 1:0. Trotzdem bleibt Mönchengladbach Tabellenletzter. Am Nachmittag verlor Stuttgart sein Heimspiel gegen Freiburg mit 0:1. In der zweiten Liga siegte Paderborn bei Union Berlin mit 2:0 und Bielefeld unterlag Hertha BSC mit 1:3. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken und frostig. Morgen scheint vor allem im Süden und in den Bergen die Sonne. Im Nordwesten wird es eher trüb. Reda Wiedenbrück und Düren kommen auf höchstens 1 Grad, Wittenschaft 2. Der Dienstag wird so ähnlich, am Mittwoch wieder wechselhafter mit leichtem Regen. Stauschau. Die A40 Essen Richtung Dortmund ist zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Bochum-Hamme wegen einer Baustelle noch bis 5 Uhr wahrscheinlich gesperrt. In Richtung Essen ist die A40 zwischen Bochum-Stahlhausen und Wattenscheid-West gesperrt. Eins live. 4. Okay, ich kann für diese uns verbleibende Stunde noch einen überragenden Track anbieten. Jetzt greife ich aber ganz tief in die Kiste. Von einem irischen Duo namens Bone. Aus der EP The TP. Das kommt aber später. Zunächst etwas Kurzweil mit dem französischen Trio Yellow und dem aktuellen Singletrack. Mehr gibt es noch nichts an neuem Material. Safari Disco Club. 1-2-4. Das Wirken dieses Mannes, Arthur Russell, Amerikaner, der leider bereits in den 90er Jahren gestorben ist, hat sich als Einfluss bei zahlreichen Leuten niedergeschlagen, die Disco-House-Soul-Musik im Grunde als einen Jam, einen nie endenden Jam, eine Jam-Session begreifen. Denn dafür steht die Musik von Arthur Russell, der eigentlich von Haus aus Cellist war, über eine ganze Reihe von Umwegen in den 70er Jahren nach New York kam, eigentlich dort sich auch der klassischen Musik widmen wollte, dann aber in den Sog verschiedener Clubs kam, nicht zuletzt das Studio 54, und der im Verlauf seiner Karriere dann auch eine ganze Reihe Arbeiten, zum Beispiel mit den Talking Heads, absolviert hat. Sie unterstützten ihn, er arrangierte für sie. Arthur Russell hier mit It's All Over My Face. im Zusammenhang einfach mal mit der Tatsache, dass ich heute an eine ganze Reihe von Sachen bzw. zwei längere Tracks gespielt habe von Hercules and Love Affair. In diesem Kontext, auch in diesem Kontext, sehe ich die junge dänische Band Winnie Hu, deren Album jetzt auch, und das überrascht mich nicht, bei uns veröffentlicht wird regulär. Then I Met You heißt es, das Debütalbum der dänischen Band Winnie Hu. Thank you. 4. Wir hatten den Arthur Russell eben mit seinen alten Loose Joints und It's All Over My Face. Dieser Titel weist gewisse Parallelen auf und das ist kein blanker Zufall. Die Band, die diesen Titel spielt, nämlich Arthur's Landing, ist ein Kollektiv von Musikern, das zu unterschiedlichen Zeiten mit Arthur Russell im Studio stand und nun Ende dieser Woche am 4. Februar ein neues Album unter dem Bandlogo Arthur's Landing veröffentlichen wird. Und daraus hören wir diesen Titel Love Dancing aus diesem Album, der so etwas wie eine sehr frei aufgehängte Version des alten Arthur Russell Titels It's All Over My Face darstellt. In der letzten Woche habe ich eine Compilation namens The Boogie vorgestellt. Diese Musik ist zumindest nicht Lichtjahre von dem entfernt, was hier im Hintergrund so langsam wegplätschert. Neben zahlreichen neuen Artists findet sich auf The Boogie auch ein Klassiker von der Ra-Band, die nach ihrem Frontmann oder nach ihrem Kopf Richard Anthony Houston benannt war und Ende der 70er Jahre einen Hit hatte, Messages from the Stars. Und genau der befindet sich als Classic Tune auf dieser Compilation The Boogie. We'll be right back. Dieser Sampler ist wirklich klasse besetzt, er ist sehr wicked und er featured Artists, ich will ruhig mal drei oder vier nennen, wie zum Beispiel Toki Monster, Jennifer Lee aus den USA oder Dudley Perkins und seine Partnerin, zumindest musikal, ich weiß gar nicht, ob sie privat, ich meine aber wohl auch zusammen wären, Georgia N. Muldrow, die Blacktronics sind dabei auf diesem Sampler, The Boogie, viele, viele mehr. Und wenn wir gerade mal einen Blick nach links oder rechts werfen, je nach Geschmack oder je nachdem, wo wir gerade stehen, der Abstand zur Real-Rap-Musik ist nicht so groß, knöpfen wir uns ganz kurz das neue Album von Talib Kweli vor, Gutter Rainbows. Für mich ist das eine richtig gute Angelegenheit. Hier ist daraus Friends and Family. You are now witnessing the demise of the music business. I say demise of the music business because people always gonna need music in their life, you know what I'm saying? I can't do music with people I'm uncomfortable with, you know what I'm saying? I can't be on stage with you pouring out my soul, but I don't like you. So with that said, shout out to Strong Arm Steady. Shout out to Gene Gray. That's my blacksmith family, you did. I just heard a song that reminded me of times when you was finding me. Rhyming in Greenwich Village circa 1993. Yeah, those was the salad days. My career's appetizer. The main course of casserole or a jambalaya of different influences to let me where the music is. A student is only as good as his teacher's tutelage. Paying for college, not learning with straight foolishness. So I stopped going to school, but this was all to tell my parents. Sat them down, try to get through to them. Started flowing daily and traveled to different places. Freestyle with Clever Forte in the book of basement. With Rubik said Juju and Flatbush, my hood amazing. Platinum Island recording with Duro and Just Blazing. That was right next door to Brookers. What's up? Jared and Brian Blackshaw, I'm at Fingers. Kendrick Ross, you got the soul of a stack singer. I love how you always bring it back, sister. You and Reese making every record. I got classes for high tech and most deaf that are so respected. Shout out to Corey Smith, shout out to Dave Chappelle. I went and toured with the Roots, they play so well. Writing rhymes with Mike and Nine, me and Pharoah Monch was sound bombing. Me and Lonnie Lynn got a lot of common. Mystic Journeyman introduced me to top rhyming. On the bus, Kanye West would never stop rhyming. Ain't no mountain high enough for him, he never stopped climbing. That's why when the homies win, I never stop smiling. See, I'm smiling right now. Nothing else matters more than friends and family. No doubt, that's how it's gotta be. This is my odyssey, it's just a guy to me. Yep, they all a part of me. Cause I would die for them, and they would die friends for me and family. That's right, and plus I love my fans. Love when you throw your hands up, it's like you friends all my fans and family. Like you consider kin, got me thick and thin. Thank you for listening. Nothing else matters more than friends and family. Started with a blast, now I'm an icon of class. Promise to be honest in my craft and make the promise last. I do this for myself, but the song for you. Once I put it out for sale, then it belonged to you. It's for Armani Fela plus Tiani Ashe. Your daddy love his girl, your mommy never far away. This is for EQ, this for Kiera Paul. We wanna ride like Sierra and we will never fall. Headquarters and guru is love forever, y'all. Make a plane cause it's too strong for a metaphor, simile. Your legacy will always be remembered for forever or till the end of time, whichever come first. Big love to my mom and dad, you could have done worse. Jamal and I the way we are cause you put your sons first. Many black parents lose their sons to the gun burst. Mama's drowning in their own tears till their lungs burst. Voice cracking like Michael Stipe cause everyone hurts. Nothing else matters more than friends and family. No doubt, that's how it's gotta be. This is my odyssey, it's just a guy to me. Friends and family. Yep, they all a part of me, cause I would die for them, and they would die for me. That's right, and plus I love my fans. Love when you throw your hands up, it's like you all my fan. Like you can say they can, got me thick and thin. Thank you for listening. First record was with Mood back in 96. In fact, it was pretty fresh. Google that, find that shit. It sound good. I was showing you what timeless is. You couldn't catch what I was saying without rewinding it. Believe me, every fan is special. You hear me now, but I got fans from Lyricist Lounge and Manifesto. So much whack rap, I know it's hard to tell the difference, but when I heat it up, I'll make the garbage smell. I'm resurrected, but I'm no savior. I know the game, I can ball a little bit. I'm an okay player. Double meaning, cause the flow is layered. We love to say it. 1-3-4, das ist der Titeltrack Temple of the Dark aus der gleichnamigen EP von Franklin DeCosta. Die ist soeben, wenn ich das hier richtig sehe, erschienen auf dem Deep Data Label, welches wiederum René Breitbart gehört, den ich hier gerne und öfters spiele und der im Übrigen auch als Remixer dieses Titels hier tätig geworden ist. Und prompt habe ich mich dann auch für seine Version entschieden, wobei das insgesamt hier ein gutes 4-Track-Package ist. Franklin DeCosta, Temple of the Dark EP. Etwas mehr so Dunkelheit, so Schlieren in den Tracks. Da kommt mir dieser hier gut gelegen. Von Joyce Muniz, Bad Stories im Cosmic TRG Remix. Und wenn der verklungen ist, dann würde ich doch gerne gleich mal auf dieses irische Duo springen, das ich eben etwas reißerisch schon angekündigt habe. I got one foot in the ocean. Wir sind hier bei 1 Live 4. Blues ist eine uralte Musik und kann aber auch heute. Ich weiß, ich trage jetzt womöglich Eulen nach Athen. Eine überragende Geschichte sein. Man muss eigentlich nur den Schlüssel finden ins Jahr 2011 oder 2010 in die Gegenwart halt. Und bezogen auf diese Aufnahme kann das zum Beispiel sein, dass man Snare und Bassdrum mit besonderem Wumm spielt, sie besonders laut abmischt oder dass man sich irgendetwas anderes einfallen lässt, was uns alle aufhorchen lässt. Und ich muss gestehen, ich finde das überragend, nicht nur den Titel, den ich hier gerade gespielt habe, sondern die ganze EP. Ein Track besser als der andere, 5 teils überlange Titel sind drauf auf dieser The TP EP von dem irischen Duo Bone, das dem Vernehmen nach seit 10 Jahren schon besteht, aber in dieser Zeit zwar live sehr viel unterwegs war, Mike und Gary, die Beteiligten bei Bone, aber so gut wie überhaupt keine Platten veröffentlicht hat. Es soll sich hier um die insgesamt 2. EP erst dieses irischen Duos handeln. Und die heißt The TP EP und gespielt habe ich daraus Nightingale and Rose. Sehr reduziert das Ganze und trotzdem sind die beiden jederzeit in der Lage, so einen wirklichen psychedelischen Zauber in ihre Tracks zu legen. Bone. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben noch 6 Minuten. Ich würde mich gerne an dieser Stelle bereits verabschieden und im weiteren Verlauf dann noch 2 so ein bisschen hexenartige Titel spielen. Zunächst hören wir die amerikanische Band Salem, deren Musik in dieses Genre Witch House fällt. Und dann würde ich gerne die britische Band Aspen and the Witch noch zum Zuge kommen lassen mit einem Titel aus ihrem soeben erschienenen Album Violet Cries. Ich hoffe, es hat dir und euch ein bisschen Spaß gemacht. Bedanke mich auf jeden Fall hier an dieser Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann bei entsprechender Gelegenheit wiederhören. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ciao. We'll be right back.